dickes Fell. Hörspiel in 3 Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Steinfest. Musik Otto Lechner. Bearbeitung und Regie Götz Fritsch. Teil 2. Lauter Tote. Sie sind in größter Gefahr, Janota. Und wenn Sie das für einen Scherz halten, tun Sie mir leid. Scheiße. Janota hatte die Welt satt. Und wie er sie satt hatte. Mein Name wird Ihnen nichts sagen. Es genügt, wenn Sie mir glauben, was ich sage. Dass mich einer erwürgen möchte, weil ihm meine Musik nicht gefällt. Nein, da ist jemand ganz und gar nicht damit einverstanden, wie Sie Ihre Ehefrau abserviert haben. Ich lege jetzt auf. Apostolo Janota war als Komponist einiger bedeutender Filmmusiken mit diversen hohen Preisen ausgezeichnet worden. Er hielt sich nicht für etwas Besseres, vielmehr hielt er alles und jeden auf dieser Welt für etwas Schlechteres. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, mit Menschen zusammenzuleben, die genau genommen schon vor Ewigkeiten gestorben sind. So dachte Janota. Was nun dazu führte, dass er dem Schicksal der ihn umgebenden Menschen mit ziemlicher Gleichgültigkeit gegenüberstand. Lauter Tote. Vor 10 Jahren hatte das Unglück begonnen. Ich hätte so etwas für unmöglich gehalten, in ein Zeitloch zu fallen und sich in einem beliebigen Stück Vergangenheit wiederzufinden. Und doch bin ich völlig unfreiwillig in eines dieser Löcher hineingestolpert. Besonders perfide schien Janota, dass Theoretiker der anderen, also seiner Zeit, behaupteten, im Falle eines tief in die Vergangenheit führenden Zeitlochs ergäbe sich eine extreme Ungleichheit der Zeitverläufe. In der jetzigen Welt, hier, altere ich. Nicht aber meine Verlobte in der anderen. Nochmal 10 Jahre und ich bin ein alter Mann. Was kann es mir dann noch nützen, das geeignete Zeitloch retour zu finden? Als Greis in eine Welt heimzukehren, in der meine Verlobte gerade mal zur Hälfte eingeatmet hat. Gut, in dieser momentanen, der vorgestrigen Welt also, konnte man ebenfalls heiraten, man schrieb Doktorarbeiten und so weiter und so fort. Aber auf welchem Niveau? Eine dumme Sache. Es ist unerträglich, ein fremdes Leben führen zu müssen. Wenn das überhaupt ein Leben war und nicht bloß etwas, das in seinem Kopf geschah. Mascheretti, sie wird Ihnen jemanden schicken. Einen Todesengel. Sämtliche meiner Versuche, nochmals in ein Zeitloch zu gelangen, sind gescheitert. Einmal hatte ich ein wenig Hoffnung, als ich meine spätere Frau Nora kennengelernt hatte. Besser gesagt, als ich das hässliche kleine Haus entdeckte, in dem sie lebte. In einem Buch fand ich Berechnungen, wo Zeitlöcher zu finden sind. Die Koordinaten wiesen auf Noras schäbiges Haus hin. Das Schicksal dieser Frau ist mir Schnuppe. Ich denke immer noch an meine Verlobte in der anderen Zeit. Als Ehemann wäre es eher möglich, an das Haus zu kommen, dachte Janota. Vielleicht gerate ich dann per Zufall wieder in ein Zeitloch, zurück in meine Welt. Kurz vor der Hochzeit hatte er der nicht wirklich begeisterten Nora indirekt mit Gewalt gedroht. Eine Entgleisung, an der Noras Großmutter Mascheretti die Schuld trägt. Mascheretti, die im Pflegeheim im Rollstuhl saß, hatte ihrer Enkelin dringend von einer Hochzeit abgeraten und ihn später, als er Nora erfolgreich in die psychiatrische Klinik vertrieb, mit wütenden Anrufen bombardiert. Ist mir heute noch peinlich, dieser Einsatz einer Sprache, die ich aus 10 Jahren Fernsehen kenne. Noras Anwesenheit störte ihn bei der gründlichen Suche nach verdeckten Zeitlöchern auf dem Grundstück. Am elegantesten schien es mir, Nora mittels absolutem Schweigen den Verstand zu rauben und dann ihre Einweisung in eine psychiatrische Klinik zu betreiben. Er ekelte Nora also aus dem Haus. Nicht, weil er kein Herz besaß, aber mit Menschen, die man für längst gestorben hält, geht man natürlich weniger rücksichtsvoll um. Vergleichbar der Entgrätung eines gekochten Fisches. Wer hingegen würde versuchen, dies einem lebenden Fisch anzutun? Soll ich jetzt glauben, die gute alte Mascheretti will mir einen Killer... Eine Killerin. Das passt besser zu Mascharetti, sich auf eine Frau zu verlassen. Und wer ist diese ominöse Frau? Sie ist nicht ominös. Ihr Name wird Ihnen so wenig nützen, wie wenn ich Ihnen den meinen nenne. Und was soll ich jetzt machen? Auswandern? Eine kugelsichere Weste tragen? Auswandern wäre nicht schlecht, aber nur sinnvoll, wenn Sie es auf der Stelle tun würden. Ich habe heute Abend ein Konzert. Ich weiß. Kugelsichere Weste nützt Ihnen nichts. Haben Sie eine Waffe? Ja. Nehmen Sie sie mit. Ich glaube, Sie sind ein Irrer, der sich hier aufspielt. Ein Irrer, der Mascharetti kennt. Das war natürlich ein Argument. Zur Sicherheit nahm Apostolo Janota dann doch seine kleine Pistole abends zum Konzert mit. Nein, so richtig zufrieden war Privatdetektiv Cheng nicht. Ihn irritierte, wie perfekt Smoleks Tipps auf Anna Gemini hindeuteten. Was ist das für ein Mann? Sitzt in einem österreichischen Archiv und arbeitet insgeheim für den Norweger. Sein Verbindungsmann Kurt Smolek war ihm suspekt. Vielleicht ist Anna Gemini völlig unschuldig. Es lässt sich zumindest nicht ausschließen. Cheng störte auch der Umstand, dass Anna Gemini die Gestaltung des Abends bestimmt hatte. Aber was war ihm anderes übrig geblieben, als ihrer Einladung in das Konzert im Gartenbaukino zu folgen? Hallo. Cheng spürte eine Hand auf seiner Schulter, als wäre ein kleiner Vogel auf ihr gelandet. Da sind Sie ja, Frau Gemini. Das ist mein Sohn Karl. Servus, Karl. Freut mich. Ja, Karl. Ob er es hier mit einem zurückgebliebenen Kind oder nicht vielmehr mit einem durch und durch listigen Menschen zu tun hatte, der auf der eigenen Behinderung geschickt balancierte, Cheng hätte es nicht sagen können. Trottel waren anders. Karl war undurchsichtig. Richtige Trottel hingegen aus Glas. Mit dem Konzert konnte Cheng nichts anfangen. Er fragte sich, wozu da ständig eine Waschmaschine lief. Der Komponist Apostolo Janota, der selbst dirigierte, nahm huldvoll den Schlussapplaus entgegen, ging aber bald von der Bühne. Die Stimmung beim kalten Buffet war prächtig, sehr viel besser, als man es von üblichen Konzerten gewohnt war. Könnten Sie ein bisschen bei meinem Sohn bleiben? Wie bitte? Die Szene erinnerte Cheng an jene, die kurz vor der Ermordung des Botschafters in der Albertina stattgefunden haben musste. Sie sollen Karl ja nicht adoptieren, Sie sollen ihm bloß Gesellschaft leisten. Was haben Sie denn vor? Na, was glauben Sie, wo ich hingehe? Anna küsste ihren Sohn auf die Wange und weg war sie. Dieser verdammte Smolek. Das sagt Cheng zu sich selber, zu wem sonst. Ihn ärgerte, dass Smolek ihn auf diese Spur geführt hatte. Es missfiel ihm, eine Frau wie Anna Gemini zu verfolgen. Fehlte noch, dass er ihr bis in die Toilette nachschnüffelte. Dieser verdammte Smolek. Eben wird 11. Ja, das ist es. 47, 11. Jetzt fiel Cheng der Geruch ein. Dieses gewisse Odeur, das sein Verbindungsmann Smolek im Gasthaus Adlerhof zurückgelassen hatte. Und das ihm so bekannt vorkam. Seine Mutter hatte es immer benutzt. 47, 11. Aber Karls verständliche Aussage konnte nur bedeuten, Karl kannte Smolek. Was wiederum die Vermutung nahelegte, dass Anna Gemini und Kurt Smolek sie ebenfalls kannten. Smolek ist nicht koscher. Smolek hat mich auf eine Spur gebracht, die zwangsläufig zu Anna Gemini führen musste. Warum? Wer soll hier eigentlich in die Falle gehen? Anna Gemini? Ich selber? Beide? Wo ist deine Mutter? Dass sie tatsächlich auf der Toilette war, verwarf er. Wenn sie wieder jemanden umbringen wollte, würde sie wahrscheinlich wie beim Gudemord einen ruhigen Ort suchen. Er packte Karl an der Hand und öffnete eine unscheinbare Tür. Dahinter ein Gang, dahinter ein kleiner Vorführraum. Verdammt! Cheng, was tun Sie hier? Wie können Sie mir das antun? Wie können Sie Karl hierher bringen? Anna Gemini senkte die Pistole, die sie gerade dem Komponisten Janota ins Gesicht gehalten hatte. Jetzt versuchte sie, die Waffe hinter ihrem Oberschenkel zu verbergen. Nicht vor Cheng, vor ihrem Jungen. Ja, Sie haben mich doch gebeten, auf Ihren Jungen Acht zu geben. Draußen. Sie hätten draußen bleiben sollen. Ja, tut mir leid, das war nicht möglich. Das sehen Sie doch selbst ein. Sie hätten ihn zumindest bei jemand anders lassen können. Nein, ich muss den mitnehmen. Seine Anwesenheit garantiert mir, dass Sie unterlassen, was Sie zu tun beabsichtigen. Sie haben ja wohl Ihre Anordnungen. Die halten sich in Grenzen. Sicher nicht mit denen zu vergleichen, die Ihnen unser Herr Janota aufgetragen hat. Nie gesehen, den Chinesen. Ich kenne Herrn Janota überhaupt nicht. Hören Sie auf, Theater zu spielen. Und bringen Sie Karl endlich hinaus. Solange er hier ist, werden wir das Problem nicht lösen. Cheng war unbehaglich zumute. Es gehörte sich nicht, einen behinderten Jungen wie ein Faustpfand einzusetzen. Versprechen Sie mir, nichts zu unternehmen, solange ich weg bin? Versprochen. Während er den Buben zurück ins Foyer führte, dachte Cheng noch, wie blödsinnig es sei, dem Versprechen einer Killerin zu trauen. Entschuldigen Sie, ein Notfall. Ich muss meinen Adoptivsohn kurz alleine lassen, weswegen es sehr freundlich wäre von Ihnen, Frau... Dr. Sternberg. Oh ja, Dr. Sternberg. Wenn Sie einen kleinen Moment bei Karl bleiben können. Er sieht nicht aus wie ein Baby. Bis gleich. Nicht, dass Anna Gemini im Vorführraum ihre Waffe senkte, aber sie wandte ihren Blick Cheng zu. Jetzt bin ich aber platt. Wieso? Ich hatte ehrlich gesagt mit einem toten Komponisten gerechnet. Bitte. Keine Angst, das kommt noch. Wenn Sie Janota töten, werden Sie kaum darauf verzichten können, mir das Gleiche anzutun. Das ist leider richtig. Vorher sollten wir uns aber über 4711 unterhalten. Hä? Was hat Kurz Molek mit all dem zu schaffen? Woher haben Sie diesen Namen? Und Cheng beschrieb, wie er durch Karls Nennung des Eau de Cologne schließen konnte... Immerhin scheine ich recht zu haben. Sie kennen Smolek. Ich dachte, ich kenne ihn. So wie ich dachte, er stehe auf meiner Seite. Ja, er dürfte auf mehreren Seiten stehen. Jedenfalls wollte er, dass ich sie finde. Was er sonst noch will, das weiß ich nicht. Fürchte aber, dass wenig Gutes für uns dabei sein wird. Für uns alle. Was hat denn das mit mir zu tun? Ich bin diesem Smolek nie begegnet. Das ist ein Missverständnis. Ich bin der falsche Mann. Sie sind schon der Richtige. Denn ich arbeite für Ihre Frau und deren Großmutter, Mascha Reti. Sie haben bei denen einen schlechten Ruf, was Sie nicht verwundern darf. Und Smolek, welche Rolle spielt er? Er ist der Vermittler. Der Mann, der die Finanzierung organisiert. Hat er Sie auch gemanagt, als es darum ging, Gude zu liquidieren? Ich kenne keinen Gude. Und ich kann mir Smolek auch schwer als Agenten eines skandinavischen Geheimdienstes vorstellen. Er ist viel eher sein eigener Geheimdienst. Ein kleiner Gott. Ja, vielleicht wünscht sich Ihr kleiner Gott nicht nur den Tod eines österreichischen Komponisten, sondern auch den Ihren, Frau Gemini. Oder den Ihren. Ja, ist möglich. Wenn Smolek wirklich ein kleiner Gott ist, dann... bereitet es ihm vielleicht Vergnügen, wenn alles und jeder in die Luft fliegt? Wollen wir ihm diese Freude machen? Nein. Und Janota erzählte von dem morgendlichen Telefonanruf, der ihn überhaupt erst dazu animiert habe, sich eine Pistole zwischen die Pobacken zu klemmen, die er eigentlich vorhatte, demnächst zu ziehen, um seiner Hinrichtung zuvorzukommen. Geben Sie her. Damit Sie mich dann erst recht erschießen? Na gut, wenn es Sie glücklich macht. Danke. Das ist alles ein Jux, dachte Janota. Noch dazu ein Jux, der längst geschehen ist. Aber wer weiß, vielleicht öffnet ja der hiesige Tod das gesuchte Zeitloch. Und Sie glauben, der Mann am Telefon sei Smolek gewesen? Das ist doch Ihre Theorie, dass der Mann mit uns spielt. Wir statten Smolek einen Besuch ab. Haben Sie seine Adresse? Ich kenne nur sein Büro. Dann bis morgen können wir nicht warten. Im Adlerhof ist der Stammgast, vielleicht weiß der Wirt, wo er wohnt. Anna deponierte die beiden Waffen in ihrer Handtasche. Janota folgte ihr ins Foyer. Ein wenig sah er so aus, als täte es ihm plötzlich leid, nicht getötet worden zu sein. Wo ist Karl? Cheng sah sich nach der Dame um. Der Bub, mein Gott, der Bub. Wo ist Karl? Ihr Bub? Ja. Frau Dr. Sternberg spuckte die Wörter heraus, Wörter mit erhöhter Temperatur. Sie sei mit Karl dagestanden, als ein älterer Herr aufgetaucht ist und sich als Karls Großvater vorgestellt hat. Das ist mir merkwürdig vorgekommen. Immerhin hatte mir gerade erst der Adoptivvater, dieser Chinese hier, den Jungen in Obhut gegeben. Der Junge bleibt bei mir, habe ich gesagt, bis der Vater zurück ist. Oder noch besser, die Mutter. Da hat mir der Mann ungeniert eine Pistole in den Bauch gedrückt und mich gezwungen, nach draußen zu gehen. Vor der Tür stand ein Wagen mit Chauffeur. Da ist er mit Karl einfach eingestiegen und abgefahren. Vorher hat er mir aber noch etwas zugerufen, mit dem ich nichts anfangen konnte. 4711. Smollett also. 4711? Sie wissen, was er damit meint? Ja, das tue ich. Annas Gesicht war eine weiße Wand. Haben Sie einen Wagen in der Nähe, Janotta? Ja, kommen Sie. War Janotta nun vollends verrückt geworden? War Janotta auf den Geschmack der Todesgefahr gekommen? Man saß nun also mit der potenziellen Killerin gemeinsam in einem alten Jaguar. Und wohin, nette Frau? Zu mir nach Hause. Smolek weiß, wo ich wohne. Ich muss erreichbar sein. Was hat das mit dem 4711 auf sich? Das geht Sie nichts an. Lassen Sie mich nicht dumm sterben. Entweder 4711 oder Sie sagen, warum der harmlose Botschafter Gude sterben musste. Dann 4711. Vielleicht war es ganz gut, wenn Cheng sich auskannte. Wenn er begriff, warum Smolek Karl verschleppt hatte. Ist Ihnen schon einmal der Begriff Aqua Mirabilis untergekommen? Nein. Ein Wunderwasser. Es wurde früher innerlich eingenommen, um etwa Kopfschmerzen zu vertreiben. Napoleon verlangte, dass die Ingredienzien aller Geheimrezepturen veröffentlicht werden müssten. Das wollten die Produzenten verhindern und funktionierten ihr kölnisches Wunderwasser in ein Duftwasser um und brachten es unter der Bezeichnung 4711 auf den Markt. Ein Kartäusermönch namens Farina hütete das geheime Originalrezept. Aber genau genommen hat auch das heutige 4711 immer noch in eingeschränktem Maß mirabilische Wirkung. Smolek nahm einmal probehalber einen kleinen Schluck. Er staunte nicht schlecht, dass sich nach wenigen Tagen seine chronischen Leiden in Luft auflösten. Smolek probierte die Wirkung von 4711 an seiner Frau aus. Er sprühte 4711 in ihr Weinglas. Jesus, na. Aber Frau Smolek stieß versehentlich das Glas um. Der rote Saft spritzte in einen Korb mit Brotscheiben. Jesus, na. Das Brot hatte reagiert. Die oberste Scheibe Brot hatte sich aufgebogen. 2-3 Sekunden vielleicht. Dann waren die angehobenen Teile der Brotscheibe wieder nach unten gesunken. Smolek experimentierte weiter und konstatierte, dass eine stärkere Besprühung die Reaktion weiter steigerte, was ab einem gewissen Grad dazu führte, dass das Brot auseinandergerissen wurde, sodass die Krümel herumflogen. Die mysteriöse Wirkung von 4711 blieb allerdings auf Brot beschränkt. Smolek kam die Legende vom Golem in den Sinn, diesem Homunculus der jüdischen Sagenwelt. Smolek versuchte alles, das Geheimnis der Originalrezeptur zu lüften. Er sprach auch mit den Nachfahren des Kartäusermönchs Farina, musste aber zur Kenntnis nehmen, dass an der Geheimhaltung des Rezepts nicht gerüttelt wurde. Smolek war überzeugt, dass 4711 den Odem darstellt, dank welchem Leben in die tote Materie eingehaucht werden kann. Smolek wusste, dass man ein Pergament mit dem aus 4 Buchstaben bestehenden Namen Gottes der noch leblosen Lehmfigur auf die Stirn kleben müsse. J-H-V-H. Jehova. Erst der Name Gottes konnte den Golem zum Leben erwecken. 4 Buchstaben also. Warum nicht 4 Ziffern? 4711? als der neue Name Gottes in einer in die Zahl verliebten modernen Welt? Was hat das alles mit der Entführung ihres Sohns zu tun? Karl ist ein Kartäuser. Ein Skateboardfahrer mit Kartäusermütze, das ist ein Unterschied. Sie irren sich. Die Skateboard-Patres könnte man als geheimen weltlichen Zweig der Kartäuser bezeichnen. Smolek wird versuchen, die Kartäuser, ich meine die Mönche, zu erpressen, ihm die Rezeptur zu verraten. Warum hat Smolek sie überhaupt ins Vertrauen gezogen? Wegen Karl natürlich. Smolek wusste um die guten Kontakte zwischen den Skateboardern und den Kartäusern. Man sollte Karl nicht unterschätzen. Er wäre sehr wohl imstande gewesen, etwas für Smolek zu tun. Aber er wollte nicht. Kartäuser beschränken sich auf das Wesentliche. Für Karl ist 4711 eben nicht wesentlich. Da ist noch etwas. Eine Parallele. Mascharetti hält Janota für ein Monster. Eine Art Golem und will ihn vernichten. Smolek will den Golem erschaffen. Die beiden kennen sich. Und Smolek hat mir den Auftrag Janota vermittelt. Ich kenne keinen Smolek. Ich verwende kein 4711. Mein Herz ist nicht aus Lehm. Ich habe ganz andere Probleme. Nichts, was Sie beiden auch nur annähernd verstehen würden. Sie sollten froh sein, noch am Leben zu sein. Wenn Sie wüssten. Drehen Sie sofort um und fahren Sie in die Burggasse zum Gasthaus Adlerhof. Was soll das? Ich weiß jetzt, wo Smolek wohnt. Smolek hat sich gestern beim Wirten vom Adlerhof beschwert, dass schon wieder Küchendünste sein Badezimmer verpesten. Also wohnt Smolek im selben Haus. Was glauben Sie denn? Dass Smolek meinen Jungen in seine Wohnung mitnimmt? Unmöglich. Er hat eine Frau, die nicht die geringste Ahnung hat, was ihr Mann wirklich treibt. Trotzdem. Wir müssen etwas tun, womit er nicht rechnet. Zum Beispiel mit seiner Frau sprechen. Ich möchte aber vorher lieber nach Hause. Nein! Janota wendete den Wagen und Anna begann zu spüren, dass die Möglichkeit, Janota zu liquidieren, vertan war. Es gibt Dinge, die nur einmal blühen. So auch Möglichkeiten. Wer ist da? Polizei, ist Ihr Mann zu Hause? Er ist im Arbeitszimmer. Was ist denn um Himmels Willen passiert? Machen Sie auf. Es war nicht das erste Mal, dass Cheng sich als Polizist ausgab. Entscheidend war, dass er die Leute einschüchtern konnte, trotz oder wegen des Widerspruchs, der sich aus seinem Aussehen ergab. Es brennt Licht, aber er hat sich eingeschlossen und antwortet nicht. Ja. Kurt? Kurt? Ja, ihr tun's was. Sie erlauben. Wo ist Karl? Sie mieses Stück von einem... Smolek war nicht mehr in der Lage, sich zu rechtfertigen. Sein Antlitz schimmerte in verschiedenen Farben, was auf eine tödliche Intoxikation hinwies. Er saß aufrecht in einem Ohrensessel hinter einem Tisch, auf dem eine ganze Reihe leerer 4711 Fläschchen davon zeugten, dass er sich mit einem Wässerchen ums Leben gebracht hatte, von dessen lebensspendender Kraft er überzeugt war. Wo ist mein Kind, Frau Smolek? Wo ist mein Kind? Oh, welches Kind? Karl! Karl! Karl! Karl! Karl! Wir rufen die Polizei. Es war klar, dass man Frau Smolek noch lange hätte beuteln können, ohne eine Antwort zu erhalten, die sie nun mal nicht geben konnte. Noch immer, Oberstleutnant? Noch immer. Ich hätte nie gedacht, Sie wiederzusehen. Aber Ihnen scheint das Ausland gut bekommen zu sein. Sie sehen blendend aus. Mein Arm ist leider nicht nachgewachsen. Karl? Oberstleutnant Straka empfand eine tiefe Schuld gegenüber dem Detektiv. Hielt sich verantwortlich dafür, dass Cheng vor einigen Jahren in einer gottverlassenen Berglandschaft seinen Arm eingebüßt hatte. Was ist mit der Frau draußen? Die Mutter des Kindes, das Smolek entführt haben soll. Und der Mann? Apostolo Janata, der Komponist. Und Cheng berichtete dem Polizeibeamten, was sich zugetragen hat. dass Smolik ihm als Informant in der Gude-Angelegenheit gedient hatte. Er erwähnte allerdings nicht, dass Anna Gemini vorhatte, Janota zu liquidieren. Was soll man davon halten? 4711? Aber wenn es ein Selbstmord ist, geht es mich nichts an. Die Leute dürfen sich umbringen, wie es ihnen beliebt. Bei einem Verbrechen aber... An einen Selbstmord glaubte Stracker nur in den seltensten Fällen. Auch wenn die Leute Hand an sich legten, waren es zumeist andere, die diese Hand geführt hatten. Wenn wir ausschließen, dass der Tote seine Türe versperrt und anschließend den Schlüssel aus dem Fenster geworfen hat, ist anzunehmen, dass jemand anderer von außen zugesperrt und den Schlüssel mitgenommen hat. Hier ist kein Schlüssel. Vielleicht ist Karl im Keller. Lassen Sie den Keller absuchen, Inspektor. In welchem Verhältnis standen Sie zu dem Toten, Frau Gemini? Haben Sie es nicht begriffen? Der Mann hat mein Kind entführt. Ja, ja. Aber ich will den Grund dafür wissen. Hat Cheng denn nicht... Ich schätze Herrn Cheng. Aber ich muss auch glauben können, was ich zu hören bekomme. Herr Cheng hat mir was von Kartäusern und Wunderwässerchen erzählt, dass jemand wegen der Zusammensetzung eines Parfums ein Kind entführt, erscheint mir nicht recht plausibel. Ich denke, Ihr Junge sitzt wohlbehalten in irgendeiner Kneipe. Herr Smolek wird ihn irgendwo abgesetzt haben. Er ist dann allein hergekommen. Woraufhin geschah, was geschehen ist. Ihr Sohn wird demnächst auftauchen. Sie kennen Karl nicht. Ich kenne 14-Jährige. Ihre Beziehung zu Herrn Janota würde mich interessieren, Frau Gemini. Herr Janota und ich sind Freunde. Und was tat Janota? Er nickte. Cheng sah es nicht als seine Pflicht an, Anna Gemini hier und jetzt ans Messer zu liefern. Außerdem war es Janotas Sache, sich bezüglich seiner Frau Nora und so weiter zu erklären. Wenn er das nicht tat, seine Sache. Ein Freund also. Und ist Smolik auch ein Freund? Ein väterlicher. Und wie stand er zu Ihrem Sohn? Er mochte ihn, glaube ich. Allerdings war er in letzter Zeit begierig darauf, Karl für seine Zwecke zu vereinnahmen. Ich habe das unterbunden. Es wäre mir recht, wenn Sie jetzt nach Hause fahren. Sie müssen erreichbar sein, wenn Ihr Sohn anruft. Als ein Beamter erklärte, dass im Keller nichts Auffälliges zu entdecken gewesen sei, bat ihn Stracker, Anna Gemini nach Hause zu bringen. Nicht nötig. Herr Janota wird so lieb sein, mich zu fahren. Und Janota nickte. Warum gab er sich nicht gleich die Kugel? Gute Idee. Bleiben Sie bei Frau Gemini. Man kann nie wissen. Janota begriff. Jetzt, wo die Polizei wusste, wo er sich befand, bestand seine größte Sicherheit darin, immer in Anna Geminis Nähe zu sein. Ja, schau an. Sie sehen großartig aus heute, Junge. Ein Zwischenhoch. Es war der Polizeiarzt Dr. Hanschk, ein alter Bekannter von Cheng, der das Zimmer betrat. Was macht die Hunde? Haben Sie sie in Kopenhagen gelassen? Nein. Lauscher liegt hier bei einem Freund vor dem Ofen. Im Grunde transportiere ich ihn von einem Ofen zum nächsten. Der Mythos lebt. Was haben wir denn da? Ihr Kunde? Diesmal nicht. Allerdings hat der Tote für denselben Auftraggeber gearbeitet wie ich. Schachmatt. Womit ich sagen möchte, meine Herren, dass unser Toter nicht so deppert war, sich diese Flaschen da selbst einzuflößen. Der Mann wurde fixiert mit einem Seil oder was. Die Mundhöhle ist ein Meer von blauen Flecken. Da hat jemand die Flaschenhälse kräftig reingedrückt. Unser Toter könnte natürlich auch erstickt sein, bevor das hochprozentige Todesengel hat zuschlagen können. Alles Weitere später. Wie viele Täter Ihrer Meinung nach? Mein Gott, ich weiß nicht, wie viel zugeschaut und applaudiert haben. Aber ein kräftiger Bursch reicht schon aus. Oder ein kräftiges Mädel. Da muss jemand eine große Wut gehabt haben. Frau Smolik? Sicher nicht, Stracker. Ich will Ihnen einen Namen nennen. Mascha Reti. Sie lebt im Pflegeheim Liesing. Eine alte Dame, die Smolik beauftragt hatte. Zu welchem Zweck? Mehr kann ich nicht sagen. Sie sind die Polizei. Sie müssen ein Gesetz vertreten, ich nur meinen Kunden. Am folgenden Mittag trafen sich der Oberstleutnant und Cheng im Restaurant der Albertina. Und der Junge ist nach Hause gekommen. Karl? Um 7 Uhr früh. Zusammen mit einem Mädchen, wenig älter als er. Eine kleine Anmerkung, lieber Cheng. Ihr zu wissen, dass der Bub behindert ist, wäre ganz hilfreich gewesen. Unterschätzen Sie den Jungen nicht. Ein Kartäuser. Sein wacher Geist. Mit dem Mädchen war es um einiges leichter zu sprechen. Straßenkind. Intelligentes Mädchen. Er hat eine dressierte Amsel auf der Schulter. Er nennt sich Quom. Quom? Er ist klingonisch. Es gehört auch so einer Gruppe illegitimer Kartäuser an. Weltliche Nonnen sozusagen. Karl und Quom kennen sich schon länger. Nicht, dass da etwas wäre. Mönch und Nonne. Ach, die Kleine hat an der Matzleinsdorfer Unterführung so eine Stelle, wo man sie finden kann. Karl ist dort aus dem Auto gestiegen. Smolek hat ihn begleitet und zu Quom gesagt, dass Anna Jemin nirgends zu erreichen sei. Deshalb habe er Karl zu ihr gebracht. Smolek als Kuppler. Wenn die Angaben von dem Quom-Mädel stimmen, und ich neige dazu, passt etwas ganz und gar nicht zusammen. Als sie die Leiche Smoleks entdeckten, scheint er überaus lebendig in der Unterführung am Matzleinsdorfer Platz gestanden zu haben. Dr. Hansch vermutet sogar, dass die Tatzeit auf den frühen Abend fällt. Noch vor dem Konzert. Das ist verwirrend. Ja. Übrigens habe ich mir ihre Mascha Reti angesehen. Die Pflegerin hat behauptet, dass Frau Reti längst nicht mehr in der Lage sei, irgendjemand mit irgendetwas zu beauftragen. Ja, dann simuliert Frau Reti. Auf mich hat sie einen hilflosen Eindruck gemacht. Also, Cheng, wie ist das mit Janotta, Mascha Reti, Gemini, Smolek und dem toten Herrn Gude? Heikle Sache. Smolek war nicht nur für die Gemeinde Wien und für den ausländischen Kunden tätig, für den auch ich arbeite, sondern hat auch über viele Jahre die Vermittlung von Auftragsmorden übernommen. Ein Scherz. Kein Scherz. Allerdings muss den Auftrag für den Gude-Mord ein anderer vermittelt haben. Die Art der Ausführung ist Smolek jedoch bekannt vorgekommen. Hat ihn an jemand erinnert. An wen? Ja, das müssen Sie selbst herausfinden. Aber die betreffende Person kann keinesfalls Smolek ermordet haben. Sie meinen Herrn Janotta oder Frau Gemini? Mit denen waren Sie zusammen. Für die Tötung Gudes kommen die beiden aber sehr wohl in Frage. Ihre Kombination ist Ihre Sache. Plötzlich ließ Starker sein Essbesteck fallen und zog sein Handy aus der Brusttasche. Entschuldigen Sie. Ich muss nach draußen. Als Starker zurückkam, war er sichtlich zufrieden. Die Frau im Museum. Habe ich recht? Die Frau und das Kind, das man damals unbehelligt aus dem Gebäude geführt hat, auf Wunsch von Frau Gude. Ich habe mich soeben mit dem freundlichen Polizisten verbinden lassen. Nun, er konnte die Frau und den Jungen beschreiben. So ungefähr. Jedenfalls hat es gereicht zu begreifen, was sich da abgespielt hat. Ja, beweisen werden Sie es aber auch noch müssen. Warum sollte Frau Gemini leugnen, in der Ausstellung gewesen zu sein? Ja, das wird nicht leicht werden. Und beantwortet überhaupt nicht die Frage, warum der Botschafter nicht in Dänemark, sondern in Wien hat sterben müssen. Und wieso überhaupt? Begleiten Sie mich. Wohin? Zu Anna Gemini natürlich. Da wären jetzt einige Fragen zu stellen. Keine Zeit, da ist noch ein Termin, den ich wahrnehmen muss. Ein Termin? Was für? Bitte. Natürlich. Stracker hob entschuldigend die Hände und beglich die Rechnung. Ein Tag für Ausflügler war das nicht. Auch wenn es zu schneien aufgehört hatte, füllten schwere, dunkle Wolken den Himmel. Was für ein Scheißort, sich zu treffen. Mit dem Autobus 38A war Cheng zum Parkplatz auf dem Leopoldsberg gelangt und stand nun an der gemauerten Brüstung, von der man sonst einen weiten Blick über die Stadt hatte. Der Platz ist ausgezeichnet. großartige Luft hier oben. Außerdem sind wir allein. Ihre Schuld, wenn Sie mit Halbschuhen unterwegs sind. Hier stand er also, im Wiener Schnee, jener Ludwig Dolgard, der Cheng den Auftrag gegeben hatte, nach Wien zu fahren, sich dort mit Smolek in Verbindung zu setzen und der angeblich für die norwegische Regierung tätig war. Smolek ist tot. Wie konnte das geschehen? Alles sehr dubios. Sie haben ja sicher schon gehört, dass Smolek an einer Überdosis 4711 starb. Ein Parfum. Eau de Cologne. Er wurde mit Gewalt gezwungen, das Zeug zu schlucken. 4711? Wer will uns da verarschen? Ich fürchte, es geht um mehr als um Verarschung. Und Cheng berichtete von Smoleks Faible für den Golem-Mythos und die mögliche Bedeutung eines Kölner Wunderwässerchens betreffend der Belebung toter Materie. Was hat das alles mit dem Attentat auf unseren Botschafter zu tun? Wir können davon ausgehen, dass Anna Gemini den Botschafter liquidierte. Smolek war normalerweise ihr Impresario, aber nicht in diesem Fall. Vielleicht war er verärgert oder beleidigt, weil Frau Gemini auch ohne seine Empfehlung ihrer Profession nachging. Jedenfalls hat er versucht, sie ans Messer zu liefern, ohne dabei selbst ins Gerede zu kommen. Das ist ihm ordentlich misslungen. Er hat sich wohl vorgestellt, dass, indem er sowohl Apostol Janota warnt, als auch mich auf die Spur Anna Geminis setzt, es zu einer Art Explosion kommt, nach der alles viel ruhiger und sicherer abläuft als zuvor. Und er selbst wäre unantastbarer denn je gewesen. Wundert mich, dass die Dame noch immer auf freiem Fuß ist. Solange Janota schweigt, hat die Polizei nicht wirklich was in der Hand. Und solange Sie schweigen? Ja, das versteht sich von selbst. Anna Gemini hat also einer Gude getötet. Wer aber hat sie bezahlt? Keine Ahnung. Was ist mit Frau Gude? Möglich, aber unbewiesen. Wir müssen die beiden Frauen zusammenbringen. Sie miteinander konfrontieren. Wie soll das geschehen? Magda Gude ist heute nach Wien gekommen, um morgen Abend an einem Festakt teilzunehmen. Lassen Sie sich von Frau Gemini auf diesen Empfang begleiten. Was versprechen Sie sich davon? Dass die zwei sich in die Arme fallen oder sich zuzwinkern? Lassen Sie das unsere Sache sein. Bringen Sie Frau Gemini dorthin, das genügt. Was ist das dorthin? Die neue Stadtbücherei. Und wenn Sie tatsächlich herausbekommen, dass Frau Gude Herrn Gude hat umbringen lassen? Dann wissen wir Bescheid. Wenn nichts Schlimmeres dahinter steckt als ein nichtiger Gattenmord durch dritte Hand, dann werden wir das Ganze zu den Akten legen und erst wieder rauskramen, wenn Frau Gude von sich aus einen guten Grund liefert. Und der wäre? Keine Ahnung. Man hätte sie aber in der Hand, falls das irgendwann nötig wäre. Und Frau Gemini? Wenn alles so ist, wie Sie sagen, Cheng, interessiert uns Frau Gemini nicht weiter. Sollen doch die Österreicher sich drum kümmern. Wohin soll ich die Einladung schicken? In den Adlerhof. Smoleks Stammwirtshaus. Hol sie mir morgen ab. Wohnen Sie dort? Muss Sie das interessieren? Nein, muss es nicht. Cheng war überzeugt, dass Dolgard sich entschlossen hatte, ein eigenes kleines Kunststück zu zaubern. Es schien also notwendig, vorsichtig zu sein. Und genau darum hatte er verschwiegen, dass Smolek, während er bereits tot in seinem Arbeitszimmer gelegen hatte, in der Unterführung des Marzleinsdorfer Platzes mit einer klingonischen Amselträgerin im Gespräch gewesen war. Oder wenigstens jemand, der Smolek ähnlich gesehen hatte. Cheng war ziemlich überrascht, als nicht Dolgard oder einer seiner Leute kamen, um die Karten für den Empfang abzugeben, sondern als Anna Gemini den Adlerhof betrat. Was ist das? Anna Gemini zeigte auf das behaarte Ei zu Chengs Füßen. Mein Hund. Was an Lauscher am meisten beeindruckte, war die Windel um seinen Unterleib. Deprimierenderweise war es ausgerechnet ein tragbares Scheißhaus, welches den Blick der Leute fesselte. Und? Was ist das? Anna Gemini warf ein Kuvert auf den Tisch. Vor einer Stunde wurde das bei mir abgegeben. Zwei Eintrittskarten. Auf der einen steht mein Name, auf der anderen der Ihre. Jemand scheint uns für ein Paar zu halten. Wer hat die Karten gebracht? Für Cheng war es wichtig zu wissen, ob Dolgard alleine arbeitete. Ein Taxifahrer. Können Sie sich denken, wer sich so sehr wünscht, dass ausgerechnet wir beide zur festlichen Übergabe von ein paar Handschriften geladen werden? Und zwar ziemlich kurzfristig. Haben Sie sich den Namen der Festredner angesehen? Nein. Die Hauptperson bei dieser Geschichte ist eine Frau Gude. Der Name ist Ihnen ja bekannt. Ich erinnere mich, dass Kurt Smolek überzeugt war, ich hätte einen Mann dieses Namens erschossen. Und dass Sie das ebenfalls denken. Und dass Sie eine Killerin sind, wissen Sie aber schon noch. Ersparen Sie mir Ihren moralischen Ton. Ich dachte, Sie hätten es mit der Moral. Nicht mit Ihrer. Ich will wissen, was diese Einladung soll. Ich glaube, es wäre besser, nicht dorthin zu gehen. Besser? Für wen? Für uns beide. Wir gehen hin. Holen Sie mich morgen um 7 ab bei mir zu Hause. Und Ihr Sohn? Er hat jetzt dieses Mädchen. Ich denke, er wird erwachsen. Und was ist mit Janota? Der hat sich bei mir eingenistet. Er weigert sich, mein Haus zu verlassen. Kluge Entscheidung. Ihr Haus ist mitnichten der Ort, an dem Sie ihn töten werden. Richtig. Herr Janota interessiert sich für mein Grundstück an sich. Er schwafelt etwas von Zeitlöchern und Zeitfallen, die er darauf vermutet. Der Mann ist ganz einfach plemplem. Wenn er bei Ihnen ein Zeitloch sucht, lassen Sie ihn halt. Es bleibt mir ohnehin nichts anderes übrig. Anna Gemini nickte Cheng zu und verließ den Adlerhof. Herr Stefan? Was kann ich für Sie tun? Ich müsste 1-2 Stunden weg, möchte aber, dass der Hund hier bleibt. Sie wollen ihn einfach liegen lassen? Ich möchte, dass Sie auf ihn Acht geben. Na, was fürchten Sie, dass man ihn stiehlt? Ist ja kaum zu erkennen, dass das ein Hund sein soll, so wie er da liegt. Er schläft und er wird damit nicht aufhören, bis ich wieder zurück bin. Also gut, gehen Sie halt. Hallo, wer stört? Könnte ich deine Mutter sprechen? Wer ist denn dran? Deine Mutter. Sie sind nicht meine Mutter. Sie sind der Mann, der hier einmal gewohnt hat. Der bin ich. Mama, der verkrüppelte Chinese will dich sprechen. Wirst du sofort? Ich bitte dich vielmals um Verzeihung. Ich bin gerade in der Nähe. Wenn es Ihnen recht wäre, dann könnte ich auf einen Sprung. Wunderbar. Lena muss jetzt ins Bett. Und wir könnten uns eine Flasche Wein aufmachen, wenn Sie Wein mögen. Versteh mich gut mit Wein. Frau Rubinsteins Haus war rasch erreicht. Kommen Sie doch auf. Zwischen zweitem und drittem Stockwerk kauerten zusammengedrängt in einer Fensternische die drei Kartäuserkatzen der verstorbenen Frau Kremser aus dem 4. Stock. Eingeschüchterter als noch beim letzten Mal. Jetzt laborierten schon 2 von ihnen an einem geschlossenen Auge. Genug. Cheng entschloss sich, das Katzenproblem zu lösen. Wenn Sie bitte noch ein paar Minuten warten könnten. Ich habe hier im Haus noch was zu erledigen. Aber natürlich. Er stieg hinauf ins letzte Stockwerk und klopfte bei Dussek. Von einem Chinesen kaufe ich nichts. Verschwinden Sie. Ich weiß, was ich von solchen Leuten zu halten habe. Hier hat einmal einer gewohnt. Und? Was war von dem Chinesen zu halten, der einmal hier gelebt hat? Dubiose Sache. Hatte hier ein Detektivbüro. Hat seinen Arm verloren. So einer kann kein Guter sein. Mein Name ist Cheng. Sie erinnern sich an mich. Was haben Sie mit den Katzen angestellt? Was für Katzen? Die 3 Kartäuser. Frau Kremsers Katzen. Früher waren die so breit wie lang. Jetzt könnte man meinen, sie kämen direkt aus Griechenland. Na, was geht Sie das an? Ich komme im Auftrag von Frau Kremser. Was soll das? Die Kremser hat sich erhängt. Es gibt ein Testament, in welchem sie mich verpflichtet, nach ihren Katzen zu sehen. Wollen Sie die Scheißviecher mitnehmen? Ich bitte darum. Steht das auch in Ihrem blöden Testament, dass ich Geld dafür bekomme, die 3 fetten Dinger verköstigt zu haben? Die sind schon lange nicht mehr fett. Ich werde die Katzen mitnehmen und sie einem Tierarzt vorführen. Aha. Es gibt einen Tierschutz, gute Frau. Cheng hatte endlich begriffen, welch tieferen Sinn seine Reise nach Wien besaß, um nämlich diese Tiere zu retten. Nicht, dass sein Testament tatsächlich existierte. Dafür konnte man von einem, nun von einem Signal aus dem Jenseits sprechen. Cheng versuchte, eine der Katzen anzufassen. Sofort offerierte diese ein paar graugelbe, vereinzelt aus dem Gebiss stehende, aber genügend scharfe Zähne. Die kleine Lena. Cheng hatte es oft erlebt, wie Kinder Katzen einfach packten und mit sich nahmen. Die erledigten das schon, auf ihre Art eben. Eine Art, die Katzen vielleicht nicht mochten, aber jedenfalls respektierten. Ich bin's. Jetzt lass mich schon rein, Gregor. Während Cheng noch überlegte, ob die Rubinstein sich vorläufig um die Katzen kümmern könnte, hörte er die Dusche an der Wohnungstür seiner früheren Nachbarin, der verstorbenen Frau Kremser. Bei mir war gerade so ein Chinese, der Vormieter von der Rubinstein. Und? Er hat sich aufgeregt wegen der Katze, dass ich sie verhungern lasse. Na, lass du sie ja, nicht? Was will er? Die Katzen mitnehmen. Hat was von einem Testament gesagt. Behauptet, die Kremser hätte ihn in dem Papier beauftragt, sich um die Katzenviecher zu kümmern. Ein Testament? Komm rein. Cheng wollte wissen, was aus Kremsers Wohnung geworden war. Er spürte, dass das der Punkt war. Auf der Tür, die zu Frau Kremsers einstiger Wohnung führte, befand sich nun ein neues Schild, Gregor Pavor. Er drückte die Schnalle, die Tür öffnete sich. Dummer Hund. Mit irgendetwas hatte er ja rechnen müssen, freilich nicht damit, dass Frau Dussek, eine immerhin auf die 80 zugehende Frau, ihn mit nacktem Oberkörper empfangen würde. Auf diese unangezogene Weise saß Frau Dussek lächelnd in der Art einer offenen Konservenbüchse in der Mitte des Zimmers in einem Fauteuil, der schon zu Zeiten Frau Kremsers hier gestanden hatte. Ja, alles, was sich in diesem Raum befand, gehörte der Kremserschen Epoche an. Die Wohnung schien vollkommen unverändert, aber sie machte einen umgedrehten, einen überprüften Eindruck. Alles in diesem Raum war mehrfach durchforscht und durchstöbert worden. Chinesischer Chineser. Dummer Hund. Ah. Cheng spürte einen Schlag gegen den Hinterkopf. Als er wieder zu sich kam, saß er in einem Stuhl. Soweit alles in Ordnung. Nicht in Ordnung war, dass dieser Stuhl auf einem Tisch stand. Und schon gar nicht in Ordnung war der Druck des Stricks, der um seinen Hals führte. Cheng kannte den Raum, in dem er sich befand. Es war der alte Dachboden. Als die Dussek mir gesagt hat, es gehe um ein Testament, da habe ich mir denken können, dass Sie versuchen werden, in die Wohnung zu kommen. Also das mit dem Testament stimmt doch gar nicht. Ganz auf dumm zum Reden. So ein Tisch ist schnell weggezogen. So gut. Im Testament steht, dass ich die Katzen... Verschonen Sie mich mit den Katzen. Wo ist das Versteck? Welches Versteck? Ich habe die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, aber den Zettel nicht gefunden. Sagen Sie mir, was auf dem Zettel steht und ich sage Ihnen, wo er ist. 4711. Die Formel von 4711. Die Katzen haben den Zettel, den Sie suchen. Auf den Halsbändern stehen nur Ihre Namen und Adressen und dass Sie geimpft sind. Was haben die Katzen mit dem Zettel zu tun? So steht es im Testament. Ich dachte, es gibt kein Testament. Nicht im eigentlichen Sinn. Sondern? Es ist ein Auftrag der besonderen Art. Der besonderen Art? Worum geht's denn eigentlich? 4711 kann man in jeden Laden kaufen. Es dreht sich um einen gewissen Bestandteil, der geheim ist. Und von dem ein paar Wahnsinnige glauben, man könnte damit Todes zum Leben erwecken. Die Geschichte vom Golem. Schon einmal gehört? Natürlich. Ja, darum geht's. Einem Homunculus den Odem einzuhauchen. 4711 scheint dabei die Rolle des Odems zuzukommen. Blödsinn. Holen Sie mich aus der Schlinge. Und dann überlegen wir gemeinsam, wie das Zettelversteck mit den drei Katzen zusammenhängen könnte. Irgendwie muss es das ja. Tut mir leid, mein Freund, ich muss Sie ganz einfach loswerden. Das ist nicht persönlich gemeint. Die Sache ist viel zu heikel. Frau Kremsers Tod, es war ein Unfall. Ich wollte nur Angst machen. Bitte bestreck um den Hals. Ja, ich hab der Kremser bloß gedroht, ihre Katzerln aufzuschlitzen, wenn sie mir nicht sagt, wo der verdammte Zettel ist. Und was macht die Wahnsinnige? Stößt sich einfach ab. So schnell habe ich gar nicht schauen können, da ist sie schon heruntergebaumelt von dem Seil da. Ja, ein Unfall. Aber einer, den man mir übel nehmen könnte. Das Gesetz ist kleinlich. Na, ich würde nicht wollen, deswegen in Ihrer Hand zu sein. Pavor, Sie sind ein Amateur, nicht wahr? Das werden wir gleich sehen, wer der Amateur ist. Pavor sprang auf. Hinter ihm auf einem Tischchen lag seine Pistole. Halt! Hör auf mit dem Unsinn, Kind. Das ist kein Spielzeug. Gib mir das Ding, bevor was passiert. Ich bin kein Kind mehr. Herr Cheng, wenn Sie das überleben, heiraten Sie dann meine Mutter? Oh. Eine Antwort wäre gut. Ja. Was ja? Ja, ich würde deine Mutter heiraten. Gut. Hier oben, Mama, er ist hier oben. Pavor stürzte auf Lena zu. Cheng meinte deutlich zu erkennen, dass das Kind nicht einfach nur abdrückte, sondern ein Auge schloss, um besser ziehen zu können. Es soll natürlich nicht gesagt werden, dass dieses Kind, das immerhin Chengs Leben rettete, Gregor Pavor mit Absicht mitten ins Herz traf. Das wäre ungerecht. Ich hab dir doch gesagt, dass du nicht... Mama. Lena ließ die Waffe fallen und stürzte unter Tränen in die Arme ihrer Mutter. Mit dem Erscheinen der Mutter verfiel sie in jene Hilflosigkeit, Angst und Verwirrtheit, die ihrer Elfjährigkeit eben auch entsprach. Der elfjährige Mensch ist ein Mensch, der sich nicht entscheiden kann zwischen Schuld und Unschuld. Dickes Fell. Hörspiel in 3 Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Steinfest. Teil 2. Erzähler: Wolfram Berger, Markus Cheng, Ulrich Reintaler, Anna Gemini, Anne Bennent, Karl, Gerti Drassel, Kurt Smolik, Erwin Steinhauer, Apostolo Janota, Sven Philipp, Oberstleutnant Stracker, Michael König, Dolgard, Thilo Nest, Jeanette, Dorothee Hartinger, Lena, Annemarie Nocker. In weiteren Rollen Maria Happel, Martina Spitzer, Karl Ferdinand Kratzel, Linde Prelog, Peter Strauß und Horst Eder. Tongestaltung Martin Leitner, Manuel Radinger und Stefan Wirtitsch. Hospitanz Miriam Mone, Regieassistenz Ingrid Grabenwarter, Musik Otto Lechner, Bearbeitung und Regie Götz Fritsch. Produktion Österreichischer Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2015.